Herr Seepferdchen gebar ein Kind und macht darum ein bisschen Wind. Hey Leute, ich hab krass gebärt, bis es das halbe Meer erfährt. So hart gebärt, gedrückt, gepresst, mich voll gekackt und eingenässt und dann nach 30 Höllenstunden kühn und gnadenlos entbunden. Per Kaiserschnitt, seht her, ich habe ne geile Harry Potter Narbe. Drum werde ich jetzt beim besten Willen die nächsten 20 Jahre chillen. Heute starb ihr zwölfter Mann, gezogen ihm des Lebens Stecker. Die schwarze Witwe flennt zu Gott: Warum sind die Kerls so lecker? Unter dichten Nebeldecken, in geheimnisvollen Schluchten, hört man geile Tellerschnecken mit viel Gejohl sich selbst befruchten.